Honolulu, Honolulu, Sonnenland im blauen Meer. Deine Blumen blühen, deine Sterne glühen und der Abschied fällt mir schwer. Honolulu, Honolulu, unser Schiff geht heut im See. Die Gitarre singt, jedes Mädel winkt, Palmengrüße und Bouquet. Immer hab ich eins empfunden, hier macht Amor Überstunden. Und ein jeder weiß, hier legt man nicht die Herzen auf Eis. Honolulu, Honolulu, Sonnenland im blauen Meer. Deine Blumen blühen, deine Sterne glühen und der Abschied fällt mir schwer. Thank you.